Brötchen, Zweischen mit den elastischen Beinen. Wie der gefährlich in dem Knien federn kann. Die Frauen fürchten sich und fangen an zu weinen. Doch Schleicher Schmiedchen schleicht sich immer wieder an.